Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 4, Jena, 5. März 1791. Meinen Brief wirst du nun haben, der dich mit meiner ganzen Krankheit bekannt macht. Ich befinde mich, bis auf die Empfindung auf der Brust, immer noch wohl. Dem Herzog habe ich gestern wegen der Vakanz auf dem Sommer geschrieben, um die Formalitäten zu beobachten, denn nötig hätte ich es just nicht, wenn ich nicht mit ihm auf einem guten Fuß zu bleiben wünschte. In Weimar habe ich durch die bürgerliche Rezension viel Redens von mir gemacht. In allen Zirkeln las man sie vor, und es war guter Ton, sie vortrefflich zu finden, nachdem Goethe öffentlich erklärt hatte, er wünschte, Verfasser davon zu sein. Das Komische dabei ist, dass von so viel Weisen keiner erriet, von wem sie war. Ich danke dir, dass du mich auf die Reisen des Herrn Benjowski aufmerksam gemacht hast. So interessant als der erste Teil derselben ist, habe ich lange nichts gelesen. Unendlich mehr Vergnügen gewährte mir dieser Benjowski als die so ausposaunten Reisen Tümmels ins südliche Frankreich. Leichten Ton haben sie, aber sind übrigens flach, oft seicht und verraten nicht eben viel Geist. Ich habe etwas Besseres erwartet. Eine Rezension der klingerischen Stücke von Huber in der ALZ kennst du vielleicht schon. Sie hat viel Gutes und erregte in mir den Wunsch, dass er oft solche Schriften beurteilte. Du errätst wohl nicht, was ich jetzt lese und studiere. Nichts Schlechteres als Kant. Seine Kritik der Urteilskraft, die ich mir selbst angeschafft habe, reißt mich hin durch ihren lichtvollen, geistreichen Inhalt und hat mir das größte Verlangen beigebracht, mich nach und nach in seine Philosophie hineinzuarbeiten. Bei meiner wenigen Bekanntschaft mit philosophischen Systemen wurde mir die Kritik der Vernunft und selbst einige Reinhold-Schriften für jetzt noch zu schwer sein und zu viel Zeit wegnehmen. Weil ich aber über Ästhetik schon selbst viel gedacht habe und empirisch noch mehr darin bewandert bin, so komme ich in der Kritik der Urteilskraft weit leichter fort und lerne gelegentlich viel kantische Vorstellungen kennen, weil er sich in diesem Werke darauf bezieht und viele Ideen aus der Kritik der Vernunft in der Kritik der Urteilskraft anwendet. Kurz, ich ahnde, dass Kant für mich kein so unübersteiglicher Berg ist, und ich werde mich gewiss noch genauer mit ihm einlassen, da ich künftigen Winter Ästhetik vortragen werde, so gibt mir dieses Gelegenheit, einige Zeit auf Philosophie überhaupt zu verwenden. Mit meinem Porträt mögt ihr es halten, wie ihr wollt, wenn ich nur mit Herrn Duc nichts zu tun bekomme. Ich wünschte freilich, dass es keine Fratze würde, und dies, denke ich, könntest du verhindern, wenn du es vorher, ehe man es abdruckt, zu Gesichte bekommst. Aus einem größeren Blatt, das Herr Schulze nach Graffs Gemälde will stechen lassen, dürfte wohl nichts werden, Lips, der gegenwärtig ein großes Blatt von Goethens Bild in Arbeit hat und sich darauf an Wieland und Herdern ebenso machen will, möchte auch mein Bild stechen, wovon natürlicherweise etwas mehr zu erwarten ist, als von einem Bilde, das Schulze stechen lassen will. Lebe wohl und grüße mir Minna und Dorchen, meine Lotte und meine Schwägerin empfehlen sich euch bestens, schreibe mir bald auch wieder. Dein S.